Gespannt wickele ich den E-Reader aus seiner Verpackung. 4 Klicks und die Einleitung von Helmut Schmitz außer Dienst erscheint. Trotz Sonnenlicht kann ich auf dem Bildschirm alles problemlos entziffern. Die Buchstaben sind viel besser und angenehmer zu lesen als auf jedem anderen mir bekannten Display. Schon bald habe ich vergessen, dass ich kein Buch in der Hand halte. Kein Flimmern, aber auch kein Brummen oder Rauschen, wie es selbst der leiseste Computer von sich gibt, stört mich. Nach einer kurzen Pause nehme ich den Reader mit aufs Sofa. Ein Satz von Helmut Schmidt, den ich vorhin gelesen habe, ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Macht muss dienen. Ich weiß nicht mehr, ob er von ihm stammt oder ob er jemanden zitiert hat, und suche die Stelle. Mit dem E-Reader dürfte das doch kein Problem sein, denke ich mir. Bestimmt gibt es eine Suchfunktion, wie am Computer. Aber Pustekuchen. Ich muss Seite für Seite durchgehen, und weil bei einem elektronischen Buch alle Seiten gleich aussehen, habe ich gar keinen Anhaltspunkt und gebe auf. Statt Helmut Schmidt lese ich jetzt lieber Harald Martenstein. Die Karriere ist der Busen des Mannes, lese ich und muss lachen. Ich möchte das Zitat unterstreichen, aber auch das geht nicht. Für den Bleistift, der mich sonst beim Lesen begleitet, gibt es keinen Ersatz. Ich kann weder das Zitat markieren, noch unterstreichen, noch eine Notiz an den Rand schreiben. Ich kann einzig die entsprechende Stelle mit einem elektronischen Eselsohr markieren. Abends im Bett. Der E-Reader bekommt hier einen Gemütlichkeitspunkt. Er ist so wunderbar leicht, dass er mit nur einer Hand auch im Liegen vollkommen krampffrei zu halten ist. Aber meine alte Leselampe brauche ich immer noch. Denn das, was eigentlich jeder Bildschirm kann, nämlich leuchten, kann der E-Reader nicht. Am Ende des Tages bin ich enttäuscht. Die Zukunft des Lesens habe ich mir anders vorgestellt. Vanessa Löwel mit einem eher resignativen Resümee. Am Telefon ist jetzt Frank Sambit von Random House, dort zuständig fürs E-Book-Geschäft und für den E-Reader. Herr Sambit, guten Abend erst einmal. Guten Abend, Herr Liebing. Und was sagen Sie dazu? Mich wundert ein bisschen, dass das Fazit so negativ oder sogar enttäuscht ausfällt, nachdem doch sehr, sehr viele positive Dinge bezüglich des Readers genannt wurden. Also das Thema Displayqualität, die hohe Anzahl der Bücher und so weiter, spricht für mich eigentlich für ein relativ gelungenes Produkt, wenn man daran denkt, dass es sich um eine der ersten Generationen handelt. Ich vergleiche das immer vielleicht mit dem iPod. Das erste iPod-Gerät sah ja auch noch nicht so richtig aus wie der iPod Touch heutzutage, und ich gehe mal davon aus, dass die nächsten Generationen sich da noch deutlich weiterentwickeln werden. Dann sollte man vielleicht den Lesern, die einen E-Reader kaufen wollen, sagen, wartet noch ein paar Generationen. Wenn Sie jetzt das Ding auf den Markt bringen, dann haben Sie vorher bestimmt Analysen vorgenommen, haben getestet und kalkuliert. Mit wie viel rechnen Sie und wie viel Zeit geben Sie sich und dem Gerät? Also vielleicht sollte ich ein bisschen klarstellen, dass wir als Verlagsgruppe im Endeffekt der Inhaltelieferant für den Sony Reader und für andere mobile Lesegeräte sind. Wir sind nicht der Hardwarehersteller, und wir bedienen natürlich den Reader genauso wie jedes iPhone und andere Geräte, um mit unseren Inhalten präsent zu sein. Insofern haben wir natürlich auch keine Tests zur Hardware und zur Bedienung der Hardware gemacht. Andererseits aber sich überlegt, bringt es uns was, Bücher zu digitalisieren und zur Verfügung zu stellen? Dazu haben wir uns natürlich Gedanken gemacht. Ja, wir glauben, dass viele Menschen in Zukunft auf mobilen Lesegeräten ihre Bücher lesen werden. Und wir glauben, dass jetzt der Sony Reader und andere Lesegeräte mit E-Ink-Displays eigentlich einen sehr, sehr guten ersten Schritt darstellen. Also ich persönlich habe schon mehrere Bücher ganz auf dem Reader gelesen, und ich muss sagen, dass man nach einer gewissen Zeit wirklich vergisst, dass man nicht in einem physischen Buch liest, sondern in einem elektronischen. Also mich überzeugt hauptsächlich das Display, und ich glaube, dass es jetzt schon gut genug ist, um damit anzufangen. Herr Sambit, Sie sagen, Sie hätten das vergessen. Das wundert mich ein wenig. Denn anders als bei der Musik, wo es ja im Prinzip egal ist, auf welchem Tonträger sie konserviert wird, ist ja ein Buch mehr als nur eine Ansammlung von Buchstaben. Ich denke bloß an ein Buch wie Michael Endes Unendliche Geschichte. Verändert sich nicht durch jetzt die Transponierung in dieses elektronische Medium auch der Inhalt des Buches? Meiner Meinung nicht. Also meine persönliche Erfahrung ist, dass man in eine sehr gute Geschichte persönlich so weit abtaucht, dass man die Welt um sich herum vergisst. Und das funktioniert sowohl für das gedruckte Buch als auch für das Lesen auf einem E-Reader. An welche Nutzer denken Sie denn? Denken Sie an die Jüngeren oder, ich meine, bei MP3-Playern und iPods ist es ja mittlerweile so, da trifft man ja sogar ältere Herren und Damen in der U- und S-Bahn mit den Kopfhörern. Welche Zielgruppe haben Sie zumindest am Anfang im Auge? Wir sehen im Endeffekt eine sehr breite Klientel, die sich für dieses Gerät interessieren könnte. Das fängt natürlich mit den eher technisch affineren Menschen an, die dazu greifen. Aber wie die Erfahrungen jetzt zum Beispiel in den USA zeigen, wo der E-Book-Markt um circa 2 Jahre weiter ist, ist das Leseverhalten, auch die Genres, die nachgefragt werden, die Bücher, die gekauft werden, relativ identisch mit dem Markt, der sich im Printbereich zeigt. Also kein E-Book-Markt, der so unterschiedlich wäre vom gedruckten Buchmarkt. Ist denn ein E-Book urheberrechtlich noch ein Buch und unterliegt es der Buchpreisbindung? Wir glauben ja. Wir schließen uns da der Ansicht des Börsenvereins an und wir geben dementsprechend als Verlag auch die Preise vor. Obwohl es denn nicht mehr ein klassisches Buch ist, wie wir es bislang kennen. Sie sagen, in den USA ist man schon 2 Jahre weiter. Wie hat sich denn jetzt rein quantitativ dort der Markt entwickelt? Gibt es weniger gedruckte Bücher und mehr E-Books? Also man kann auf keinen Fall eine Substitution erkennen. Wobei der Marktanteil oder die Marktgröße des E-Book-Marktes im Verhältnis zum gedruckten Markt noch relativ überschaubar ist. Also wir reden über ungefähr 1% des Umsatzes der gedruckten Bücher, den E-Books zurzeit machen. Allerdings mit sehr, sehr starken Wachstumskurven. Wachstumskurven nach oben hin offen. Wenn man nochmal den Vergleich zu Musik herstellt, da ist es ja so, dass heute fast alle Musik auf CD oder wenn nicht sogar auf Festplatten irgendwie gespeichert wird. Wird es bald oder in absehbarer Zukunft das normale Buch so nicht mehr geben? Auch da kann ich ganz, ganz entschieden widersprechen. Natürlich wird es das gedruckte Buch auch weiterhin geben. Und auch wenn es jetzt starkes Wachstum bei E-Books gibt, so wird die Kurve dann sich doch im zunächst einstelligen Prozentbereich bewegen. Also wir glauben weiterhin an das gedruckte Buch und glauben, dass das E-Book diesen Markt eher ergänzt als verdrängt oder kannibalisiert. Also brauchen wir auch weiterhin Bücherregale für die ganz normalen Bücher, die wir in die Hand nehmen können, wo wir Unterstreichungen machen können, in die wir Eselsohren machen können, wenn es uns denn dann gefällt. Frank Sambit von Random House, dort verantwortlich für die E-Books und er sieht eine große Zukunft, aber auch fürs traditionelle Buch. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen.